komm, spiel mit mir. Aus nem Tanzbett ne Romanze, aus nem Blick ein heißer Flirt. Denn du kleiner Casanova hast mich regelrecht betört. Komm und lass uns tanzen, alle Hemmungen verlieren. Bin so heiß, kann für nichts mehr garantieren.